Der Spiegel da und ich sind zwei, an so einer zu vielen. Dumme Sprüche höre ich genug, so wie der Weg wäre das Ziel. Ich rede und rede, flehe auf Knien, bettel und bitte, dass du mich erhörst, der ewige, allmächtige Dritte. Hör, wenn du lachst, dich lustig machst, willkommen in unserer Mitte. Ich dreh mich um, da ist niemand, aber ich bin sicher, da waren Schritte. Bin müde, erschöpft vom Grübeln, denn es raubt mir die Kraft. Ich höre Stimmen und seh Bilder, es ist das, was Leidenschaft. Ich will Tränen vergießen, würde es genießen, würde was drum geben, sei zu schmecken, wenn das Herz pocht und die Finger beben. Ich schließ die Lieder, öffne die Lippen, versuch zu sprechen, doch erzwingt mich zu schweigen, sein eigen leere Versprechen. Ist das, was du wolltest? Bist du jetzt endlich zufrieden? Sind wir eins, ist alles deins, muss ich dir zu Füßen liegen? Die Augen rot unterlaufen, ich muss schlafen, weniger trinken. Kunst halten, warten, versuchen nicht den Wahn zu versinken. Der Schlüssel in meiner Hand, in der nächsten Sekunde zweifle ich schon an meinem Verstand. Und ich schreibe den Namen in Blut, um ihm Kraft zu verleihen. Und ich versuche alles zu vergessen, um nichts zu verzeihen. Namen nennen, erkennen, sehen und verstehen, wer wir sind. Ich kenne mich selber nicht, der andere im Spiegel, da ist blind. Scheiß drauf, was ihr glaubt zu wissen und was ihr denkt. Ich hab schon immer viel gegeben, aber ich hab nie etwas verschenkt. Du willst in mein innerstes blicken, doch du weißt nicht, wovon du sprichst. Du willst es sehen, komm, tritt ein und staune über das Nichts. Denn der andere da im Spiegel ist immer da und er betrachtet mich. Ich kenn ihn und er kennt mich und doch erkennt ich mich nicht. Ich trage 1000 Masken, bin der Hüter des Lichts. In diesem Teil erklärt sich alles und oder nichts. Der Letzte, der es verdient. Was ich auch sage, ihr glaubt mir nicht. Mein bester Freund, der steht im Spiegel, schaut mich an und er spricht mit mir. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warte, ich schenke dir, wenn meine Fäuste sich ballen, hinterlassen sie feine Spuren. Halt Mond aus heißem Blut. Schmerz fühlt tut manchmal gut. Ich ertappe mich spät beim Gebet und die Wunden wie Stigmata. Doch ich spreche immer noch zu mir selbst, ob das wohl schon die Erkenntnis war. Ist der andere da im Spiegel, die Stimme senkt und mich fragt, ob ich bereit wäre zu gehen? Denn heute wäre der Tag. Ein Königreich für ein Jetzt und gleich hier und jetzt. In der Ewigkeit allein zu sein, nur für einen Moment ohne ihn und die zweite Welt. Bestimmt nicht versuchen, mich so zu ficken. Ich lass euch mit 1000 Fragen stehen, ohne zurückzublicken.